Wurundjöp, Abteilungsleiter im Institut für Orientalistik bei der Akademie der Wissenschaften Russlands, betonte kürzlich bei seinem Interview mit einem Reporter der russischen Nachrichtenagentur Interfax, durch das Unterwassertätschüssen der ballistischen Rakete vom strategischen U-Boot habe Korea in der Realität bewiesen, dass es die äußeren Aggressionskräfte zurückweisen könne. Korea gebe sich alle Mühe darum, den Frieden und die Sicherheit der Region zu erhalten.